Eine Schlüsselkarte vom Sunlight Motel. Und auf der Rückseite steht mit Kugelschreiber geschrieben, Zimmer 214. Das ist ja sehr mysteriös. Ja. Zumindest weiß ich schon mal, dass sich das besagte Motel am Hafen von Long Beach befindet. Hm. Nur, wenn uns Barbara heute Nachmittag dort treffen will, weshalb hat sie uns dann die Schlüsselkarte geschickt? Gute Frage, Zweiter. Doch die Antwort darauf wird uns nur Barbara geben können. Als die drei Detektive gegen 14 Uhr im Sunlight Motel eintrafen, war die junge Frau an der Rezeption gerade so mit einem Telefonat beschäftigt, dass sie den Jungen keine große Beachtung schenkte. Justus hielt ihr beim Vorbeigehen nur kurz die Schlüsselkarte entgegen. Eine Treppe führte nach oben. Zimmer 214 befand sich im ersten Stock. Hier ist es, Kollegen. Ja, klopf mal. Seltsam. Ja. Klopf nochmal, Erster. Okay.